zunähen und sagen, danke, die Operation ist beendet? Eine schreckliche Chirurgie. Ohne Instrumente, ohne Narkose, ohne Wissen und Sigmund, vor allen Dingen ohne jegliche Erfahrung. Eine für uns unbekannte Welt. Im Lehrbuch zum ersten Semester steht der Patient, der sich über Schmerzen am ganzen Körper beklagt, hat keine. Und du? Du hast immer einen Grund für alles. Tu das nicht, das wird den Patienten töten. Tu das nicht, das wird den Arzt töten. Tu das nicht, das wird die Juden töten. Mein Gott! Alles lässt sich in einem einzigen Satz zusammenfassen. Tu das nicht. Josef, warum hast du so viel Angst? Sigmund, ich habe nicht mehr deinen Mut. Mein Gott, schau mich doch an. Ich bin der Inbegriff des Wiener Arztes, der Erfolg hat. Aber auch ich habe klein und arm angefangen. Aber ich hatte einen Dickschädel, ich ließ mich nicht unterkriegen. Und ich hatte das, was Frauen so Charme zu nennen pflegen. Ich bin ein Arzt, der seines Auftretens, seines Äußeren und nicht seines Könnens wegen konsultiert wird. Kein sehr schmeichelhaftes Eingeständnis für einen seriösen Arzt, denke ich. Aber ein Jude muss die Tür benutzen, die er offen findet. Also habe ich meinen Forscher-Ehrgeiz drangegeben und habe hart gearbeitet. Und jetzt habe ich Ansehen, Wohlstand und Sicherheit. Und jetzt kommst du und sagst, wecken wir sie auf, setzen wir die Welt in Brand. Du wirst nicht daran rühren. Du hast Angst, was? Angst vor dem Skandal. Und wenn man erfahren würde, dass deine Patientin in dich verliebt war, wo ist denn das Verbrechen? Und was, wenn man erfahren würde, dass auch Breuer in seine Patientin verliebt war? Kannst du dir die Folgen vorstellen? Da liegt das Verbrechen. Ihre Liebe ermuntert zu haben und dann aus Angst davongelaufen zu sein. Noch heute frage ich mich, wie mir das passieren konnte. Weil sie mich brauchte? Weil sie mich an meine magischen Kräfte glauben ließ? Trotzdem, Josef, deine Angst um die Existenz darf eine Entdeckung von dieser Tragweite nicht den Weg versperren. Es tut mir leid, Sigmund. Josef, wenn das, was ich tun muss, wirklich wie eine Operation im Dunkeln ist, dann brauche ich deine Hilfe. Nein, ich kann nicht. Ich werde weder meine Position noch meine Sicherheit gefährden. Sicherheit? Kulturen kommen und vergehen. Museen sind voll von ihren Trümmern und du glaubst an Sicherheit? Sicherheit? Ein Hirngespinst, eine Chimäre. Nein, nein, Sigmund. Angst, du kannst es meinetwegen Feigheit nennen, liegt oft näher bei der Klugheit als dein Mut. Der Fehler liegt bei dir. Oh, gnädiges Fräulein. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Elisabeth. Was für ein herrliches Wetter. Elisabeth, ich frage mich, ob es möglich wäre, dass wir vielleicht... Was ist das? Das ist für Sie. Machen Sie es auf. Das ist ja ein Janus. Nein, der Janus. Das Original. Gefällt es Ihnen? Ja, aber da haben Sie ja alle Antiquitätengeschäfte von Wien durchstöbern müssen. Er war nicht in Wien, man hat ihn in London gefunden. In London? Und da haben Sie sich all die Mühe gemacht. Ich habe alle Spezialisten der Kärntnerstraße auf Suche geschickt und gestern war er hier. Sie werden ihn doch behalten, nicht wahr? Aber natürlich, Elisabeth. Das letzte Mal haben Sie mich Liesel genannt. Liesel. Dieses Geschenk bringt mich ein wenig in Verlegenheit. Ach Gott, ich hatte heute so einen schweren Tag. Und werden Sie mir böse, wenn ich Sie bedrücke, unsere heutige Behandlung auf morgen zu verschieben. Aber nein, nein, wenn Sie müde sind oder wenn Sie mich nicht mehr sehen wollen. Aber Elisabeth. Wir Patienten vergessen immer, dass auch Ärzte ihre Probleme haben. Also bis morgen. Danke vielmals, bis morgen. Hm? Doktor? Ja? Ich kann mich nicht bewegen. Ach, versuchen Sie es. Ich kann nicht. Ist es empfindlich, da? Ja. Aber Sie können die Beine nicht bewegen. Ich kann. Ich kann nicht! So. Und das ist jetzt der Rollstuhl. Elisabeth, vertrauen Sie mir, ich muss es wissen. Ihnen vertrauen? Ja, ich kann Ihnen nur helfen, wenn Sie mir vertrauen. Warum? Ich weiß es nicht, Elisabeth. Ich weiß auch nicht, ob ich Ihnen wirklich helfen kann. Und hauptsächlich nicht, ob es nicht sehr gefährlich sein wird. Aber wenn Sie eines Tages wieder gehen wollen, ist es die einzige Hoffnung, die uns noch bleibt. Was heißt das? Eine neue Behandlung. Wird es mir wehtun? Nicht, was Sie unter wehtun verstehen. Ich vertraue Ihnen. Was immer Sie tun werden. Sie müssen es tun. Was? Sich erinnern. Mich erinnern? Ja. Woran? Sich von Erinnerungen befreien, die ganz tief in Ihnen sind. Welche Erinnerungen? Alle. Selbst die peinlichsten. Selbst die unerträglichsten. Unerträgliche Erinnerungen? Woran? Ich weiß es doch nicht, Elisabeth, aber Sie wissen. Ich weiß überhaupt nichts. Ich habe keine Erinnerungen. Elisabeth, glauben Sie, dass ich Ihnen helfen will? Glauben Sie es? Ach bitte, dann tun Sie doch, was ich von Ihnen verlange. Lassen Sie ganz langsam Ihre Gedanken abspulen. Wie das Garn von einem Wollknäuel. Abspulen? Ja. Jetzt, Elisabeth, als Sie sich abgewendet haben. Woran haben Sie gedacht? Nichts. Warum haben Sie reagiert? Ich habe nicht reagiert. Gut. Dann versuchen Sie, sich an etwas zu erinnern. Woran? An irgendetwas. Das ist doch lächerlich. Nein, das ist nicht lächerlich. Sie wollen, dass ich mich an irgendetwas erinnere. Das hat keinen Sinn. Jetzt, Elisabeth, als Sie Ihr Bein berührt haben, woran haben Sie gedacht? Nichts. Nicht an ein bestimmtes Bild? An einen bestimmten Schmerz? Nein. Elisabeth, erinnern Sie sich. Am ersten Tag, als Friedrich Sie hierher brachte, da habe ich Sie gefragt... Ich habe Ihnen alles erklärt. Er sprach von leichten Schmerzen. Daraufhin sagte ich, den ersten starken Schmerz hatte ich vor einem Jahr. Das waren genau meine Worte. Glauben Sie, ich habe gelogen? Nein, es handelt sich nur um einen hochinteressanten Widerspruch. Den habe ich Ihnen schon einmal erklärt. Man braucht nicht wieder damit zu beginnen. Gut, dann können Sie mir sagen, ob es einen Zusammenhang zwischen dem leichten Schmerz vor 3 Jahren und dem starken Schmerz vor 1 Jahr. Leichte Schmerzen verschlimmern sich, das ist normal. Nein, das ist nicht normal. Normalerweise würden sie verschwinden. Das war aber nicht der Fall, nicht bei meinem. Ja, das stimmt. Ich weiß, warum Sie mich quälen. Sie wollen sich rächen. Mich rächen? Es ist Ihnen misslungen, mich zu hypnotisieren. Ihr elektrischer Apparat hat auch versagt. Aber ich werde deshalb nicht böse. Ich habe Ihnen sogar ein Geschenk mitgebracht. Warum wollen Sie also, dass ich meine Schmerzen verschlimmern? Nein, Elisabeth, ich will es doch nicht. Warum tun Sie das? Um Ihnen zu helfen, sich zu konzentrieren. Um Ihnen zu helfen, Ihre Gedanken abspulen zu lassen. Aber sie spulen sich nicht ab. Und selbst wenn sie es täten, es hat keinen Sinn. Das habe ich zu entscheiden. Ja, aber auf jeden Fall hat es nichts mit dem zu tun, was Sie wissen wollen. Gut, aber sagen Sie trotzdem, woran Sie denken. An nichts. Nichts, das mit unserem Gespräch in Beziehung steht. Trotzdem. An meinen Vater. Nachts. Wenn er seine Medizin wollte. Liesel. Wenn er so rief, dann wollte er nicht lange warten. Ich stand auf und lief barfuß an sein Bett. Der Fußboden war eiskalt. Ich hasste diesen Kontakt mit den Fliesen. Oh! Ja. Das war der erste Schmerz. Der erste Schmerz? Ja. Der erste Schmerz hatte also eine Beziehung zu Ihrem Vater. Aber ganz und gar nicht mit den Fliesen. Ich hasste diesen Fußboden. Und das war der erste Schmerz? Ja. Und im rechten Bein? Genau hier. Ich kann es wieder bewegen. Weiter, Elisabeth, weiter. Sie sprachen von Ihrem Vater. Ich liebte ihn sehr, ihn so zu sehen, die ganze Zeit nur liegend und zu wissen, dass er sterben wird. Und 1,5 Jahre haben Sie ihn gepflegt? Ich habe ihn gewaschen und gefüttert. Und während dieser ganzen Zeit haben Sie sich nie gedacht, warum ist es meine Pflicht, das zu tun? Warum nicht die von meiner Mutter? Nein, das hätte sie nie gekonnt. Warum war sie krank? Nein, aber sie hätte es nie so wie ich gekonnt. Krankheit ekelte sie an. Und außerdem wollte mein Vater, dass ich es tue. Er sagte immer, Liesel, du hast Engelshände. So sanft. Und Sie, haben Sie es gern getan? Aber natürlich, es war mein Vater. Es hat Sie nie gestört? Im Gegenteil, ich habe es geliebt. Alles so viel er nur wollte, dass ich auf mich nehme. Jeden Tag verband ich seine Beine. Ich nahm sie sanft auf mein Knie, zuerst das rechte. Dann legte ich den Verband an, nicht zu fest, um den Kreislauf zu unterstützen, aber ohne ihn zu stören. Und dann die Sicherheitsnadel und ich legte das Bein wieder zurück. Vorsichtig, ohne weh zu tun. Und er lächelte mich an. Und dann das andere, hierher und dann den Verband. Nicht zu fest. Nicht zu fest. Tag für Tag. Und während dieser ganzen Zeit haben Sie sich nie gedacht, ich möchte aufhören? Und sei es nur einen Tag? Bei Herzkranken ist das Verbinden der Beine notwendig. Aber es ist nicht notwendig, dass man es gerne tut? Ich hab's gern getan. Ehrlich? Ja. Ein so schönes, junges Mädchen wie Sie? So voll Leben? Haben Sie sich nie gedacht, ich möchte mein Leben leben, nicht das Seine? Niemals. Ich möchte, dass man mich ausführt zu Geselligkeiten, zum Tanz. Nie haben Sie das gedacht? Nein. Nie gedacht, ich möchte frei sein? Nein. Ich werde nicht wissen, was es bedeutet, frei zu sein, ehe mein Vater nicht stirbt. Ich möchte, dass er stirbt. Ja. Die Semmeln sind zu dünn gestrichen. Sonst ist gut, Sie können es hingeben. Ein kleiner Krach sollte trotzdem nicht so lang dauern. Kathi! Soll ich dem gnädigen Herrn nicht etwas sagen von Ihnen? Nur guten Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen, Herr Doktor. Oh. Schon. Morgen, Kathi. Du hast recht, es stinkt abscheulich und macht nur Husten. Wie geht's der gnädigen Frau heute Morgen? Wie immer. Immer noch in der gleichen Verfassung? Es wurde mir verboten, darüber zu sprechen. So weit sind wir schon. Ja, gnädiger Herr. Was tut gut. Wie lange soll das noch so weitergehen, gnädiger Herr? Aber Kathi. Entschuldigen, gnädiger Herr. Also, jetzt sei lieb und räum das alles zusammen. Ja. Guten Morgen, Prinzessin. Guten Morgen, Sigmund. Ich habe wieder die ganze Nacht über meine Aufzeichnungen gesessen. Ohne irgendein Resultat, das muss ich schon sagen. Aber weißt du, ich kenne immer noch nicht die Herkunft des Leidens von Elisabeth. Irgendetwas hat ihre Seele verwundet. Und ich muss es finden. Ich muss es finden, Martha, selbst wenn ich den Weg über ihr Herz gehen müsste. Aber du musst mir vertrauen. Ich liebe dich. Martha! Er hat nichts gefrühstückt. Kathi, räumen sofort diesen Aschenbecher weg. Um Gottes Willen, was ist denn geschehen? Das ist das Werk Ihres Mannes, gnädige Frau. Aber was ist denn passiert? Wo ist Herr Dr. Freud? So sprechen Sie doch. Also, Elisabeth, du hast darauf bestanden, es ihm selbst zu sagen. Gut, mach es. Und bleib standhaft. Du brauchst keine Angst zu haben, ja? Wo ist er? Er kommt sofort. Sehr gut. Ich werde nebenan auf ihn warten. Wie fühlt man sich, wenn man so sicher ist? Ist man ein für alle Mal sicher? Oder muss man sich immer wieder neu beruhigen? Man weiß es und man beruhigt sich von Zeit zu Zeit. Und denken Sie an die Schmerzen, die Sie haben werden? Anfangs machte ich mir Gedanken, aber ich kann Ihnen sagen, er versucht Ihnen zu helfen. Er tut alles, was er kann. Herr Dr. Freud, haben Sie ihr befohlen, auf den Friedhof ans Grab Ihrer Familie zu gehen, ja oder nein? Sie waren so dort? Was haben Sie sich davon versprochen? Ach, ich lehne es ab, mit Ihnen darüber zu diskutieren. Nie haben Sie Zeit, mit mir über Elisabeth zu sprechen. Sie haben es ihr befohlen, dorthin zu gehen, und sie geht auch hin. Gut, es wird Sie vielleicht interessieren, lieber Doktor, dass sie dort in Ohnmacht gefallen ist und dass sie jetzt ihre Beine überhaupt nicht mehr bewegen kann. Hat sie dort Schmerzen gehabt? Das hätten Sie wohl gerne nicht. Ja, natürlich, weil der Schmerz die einzige Sprache ist, die sie versteht. Ohne ihn bin ich von ihr abgeschnitten, der Friedhof war ein letzter verzweifelter Versuch. Er ist misslungen, es tut mir leid. Und jetzt gehen Sie bitte und lassen Sie mich arbeiten. Herr Doktor, ich warne Sie. Sie haben keine Ahnung, in welcher Gefahr wir schweben. Sogar Dr. Tausig, der Sie uns empfohlen hat, meint, wir sollten Sie vor die Gesellschaft der Ärzte bringen. Meine Mutter und ich haben mit Tausig gesprochen. Er glaubt, dass Sie verrückt sind. Ich glaube, es wäre besser, Sie würden jetzt gehen. Ich habe Elisabeth versprochen, dass ich Sie heute noch einmal sehen kann. Aber zum letzten Mal. Und ich werde hier warten. Tag, Elisabeth. Wie geht es Ihnen heute? Und ohne Krücken? Friedrich hat mich hierher getragen. Hat er Sie auch zum Friedhof getragen? Hat er Sie dorthin getragen? Nein. Aber er hat Sie zurückgetragen. Haben Sie dort auf dem Friedhof Schmerzen gehabt? Ich habe keine Schmerzen. Nichts. Ich bin nur unfähig, meine Beine zu bewegen. Sie sind enttäuscht, nicht? Sie wollten, dass ich leide. Um zu reagieren. Also gut, ich habe reagiert. Ja? Ja, wir... Ich habe mich entschlossen, die Behandlung abzubrechen und sie nie mehr aufzusuchen. Ausgezeichnet. Sie sind keine Gefangene. Sie können kommen und gehen, wann immer Sie wollen. Nur, Elisabeth, bevor Sie gehen, möchte ich Ihnen sagen, dass es für mich hochinteressant war zu hören, dass Sie auf dem Friedhof weder geweint noch irgendwelche Schmerzen gehabt haben. Sie beschuldigen mich. Oh, ich habe mich darauf beschränkt zu sagen, dass es hochinteressant war. Aber in welchem Ton? Hätten Sie meine Fragen beantwortet, wäre es doch alles nicht nötig gewesen. Haben Sie über meine gestrigen Fragen nachgedacht? Sie haben mich so vieles gefragt. Über die Schmerzen. Ich habe Ihnen schon alles gesagt, was ich über die Schmerzen weiß. Elisabeth, Sie haben mir noch nie gesagt, warum Liegen schmerzhafter ist. Ich habe nie gesagt, dass es schmerzhafter ist. Elisabeth, bitte überlegen wir. Warum? Warum wollen Sie unbedingt diese unangenehme Geschichte ausgraben? Elisabeth, erinnern Sie sich doch an den Tod Ihres Vaters. Sie standen da und schauten ihn von oben bis unten an und empfanden gleichzeitig einen starken Schmerz. Im rechten Bein. Ich hab's Ihnen erzählt, ja, ich hab's Ihnen... Ja, aber erinnern Sie sich nicht vielleicht an ein andermal, wo Sie ebenfalls da standen und jemanden von oben bis unten anschauten und gleichzeitig einen starken Schmerz empfanden? Ja? Sie meinen am Bett von Charlotte? Ach, es war doch... Als ich am Fußende des Bettes stand und sie tot war? Ja, da hatte ich einen Schmerz. Dort. Und? Ich will nicht mehr darüber sprechen. Gut. Aber worüber möchten Sie denn gern sprechen? Da es mein letzter Tag bei Ihnen ist. Über Sie. Über mich, warum? Aber es wird Sie ärgern. Aber nein, sagen Sie alles, was Sie wollen. Das wird mich nicht ärgern. Wirklich? Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich möchte Ihr Gesicht sehen, um sicher zu gehen. Gut. Sie wollen? Nun, Elisabeth, was haben Sie mir zu sagen? Mit Ihnen ist irgendetwas geschehen. Sie haben sich verändert. Wann wollen Sie das sehen? Anfangs glaubte ich, dass Sie mir wirklich helfen wollten. Und dass Sie mein Freund seien. Und da habe ich Ihnen auch alles erzählt. Und sogar jene Dinge, über die man mit niemandem spricht. Aber das genügt Ihnen jetzt nicht mehr. Sie wollen immer mehr wissen. Und nur jene Dinge, die unangenehm, schwierig und hässlich sind. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass es Ihr einziges Ziel ist, mir weh zu tun. Und deshalb werde ich nicht mehr zu Ihnen kommen. Warum sollte ich Ihnen denn weh tun wollen? Ich weiß es nicht. Aber Sie wollen, dass ich mich erinnere und dass ich leide. Ist es die Aufgabe des Arztes, weh zu tun? Nein, die Aufgabe eines Arztes ist es, Schmerzen zu lindern und wenn möglich zu heilen. Aber in Ihrem Fall ist vielleicht der Schmerz ein Teil der Behandlung, Elisabeth. Bitte zwingen Sie sich, von Ihren Schmerzen zu sprechen. Nein. Elisabeth. Elisabeth. Sie sind Jude? Ja. Ich bitte um Verzeihung. Das ist keine Beleidigung. Könnten Sie Ihre Hände wieder auf meine Schläfen legen? Ich glaube, ich könnte sprechen. Ich habe es lieber, Sie anzusehen. Gut. Gut, Elisabeth. Nennen Sie mich Liesel. Liesel. Überlegen Sie. Konzentrieren Sie sich. Zwingen Sie sich, Liesel. Liesel. Wenn Sie mich nur lieben könnten, ich wäre sofort geheilt. Ich habe Sie eben in eine unangenehme Situation gebracht. Nun hassen Sie mich nicht? Bitte sagen Sie doch... Drehen Sie sich nicht um! Ich muss Sie doch sehen. Sprechen Sie! Ich kann nicht. Dann werden wir warten. Ich werde sprechen, wenn Sie meine Schläfen berühren. Nein, sprechen Sie jetzt, Elisabeth. Liesel! Nein! Elisabeth! Sie werden jetzt sprechen, ohne meine Hände an ihren Schläfen zu spüren. Ohne irgendeinen Kontakt. Sie werden jetzt endlich von ihren Schmerzen sprechen. Von allen Schmerzen im Stehen, im Gehen, im Liegen. Allen Schmerzen, so wie Sie sie kennen. Wenn Sie nur Ihre Hände... Beginnen Sie! Worüber? Sprechen Sie! Worüber? Wann hatten Sie den ersten starken Schmerz im Liegen? Ich erinnere mich nicht mehr. Ehrlich? Ehrlich! Rufen Sie sofort den Dr. Freud. Die Behandlung ist noch nicht beendet. Das ist mir völlig egal. Sie hätte es ihm schon sagen müssen. Warum ist sie noch da? Was macht sie so lange? Ich habe ein Recht zu wissen, was vor sich geht. Die Behandlung darf nicht unterbrochen werden. Gnädige Frau, ich bin für Elisabeth verantwortlich. Ich habe sie hergebracht und ihren Mann anvertraut. Und ich will jetzt, dass sie kommt und dass wir gehen. Nehmen Sie Vernunft an. Entweder Sie warten hier in Ruhe oder Sie kommen mit mir auf einen Café, wenn Sie mich fragen. Ich rate Ihnen zu dem Café. Darf ich bitte? Jetzt in diesem Augenblick haben Sie Schmerzen? Nein. Dann legen Sie sich nieder. Ich will nicht. Aber Sie wollen nicht. Sie wollen nicht, weil der Schmerz zurückgekehrt ist. Und weil er stärker im Liegen ist. Und in welchem Bein? Das linke. Ich will fort. In den letzten Tagen sagten Sie, Sie wären schmerzfrei gewesen. Haben Sie mir etwas vorgenommen? Nein. Also tagelang ohne Schmerzen und plötzlich sind Sie wieder da. Und im linken Bein. Warum, Elisabeth? Was ist geschehen? Was hat sich verändert? Nichts hat sich verändert. Elisabeth. Elisabeth, wir müssen es finden. Und selbst wenn es Ihnen wehtun sollte. Bitte erinnern Sie sich an den Tod Ihrer Schwester. Sie waren in Bad Gastein mit Ihrer Mutter? Ich wurde dazu gezwungen. Man hat es mir befohlen. Und da erfuhren Sie, dass Ihre Schwester im Sterben liegt? Ja. Die Nachricht kam nachmittags. Der nächste Zug ging am Abend. Ich bestand darauf, ihn zu nehmen. Ich musste Charlotte noch lebend wiedersehen. Aber ich wusste schon in diesem Augenblick, dass wir zu spät kommen würden. Sie wussten es? Ja, ich wusste es. Das ist alles. Sie wussten es oder Sie hofften es? So. Sehen Sie? Sie versuchen schon wieder, mich zu beschuldigen. Dann sprechen Sie doch. Wir nahmen den Schlafwagen. Da ich mich nicht wohlfühlte, nahm ich das untere Bett. Der Zug ging nicht vorwärts. Er blieb stehen, er schlich, er fuhr wieder an. Meine Mutter verbrachte ihre Zeit damit, ihm auf die Uhr zu sehen und ihre Handtasche auf und zu schnappen. Ich konnte nicht einschlafen. Das Geräusch der Tasche Ihrer Mutter? Ja. Wie oft hat sie die Tasche auf und zu gemacht? Ich weiß es nicht. Alle 3 Minuten, alle halbe Stunde? Jede halbe Stunde, glaub ich. Das genügt nicht, um jemanden...